Yo, Jassien, Solo Track. Yo, Zeiten sprechen für sich. Yo, check this, gib dir das. Ich weiß, wie es damals begann. Per Maus gibt die Beats und Mic an meinen Arm. Ich weiß, wie es später mal wird. Rappen bis zum Schluss, bis jeder von uns stirbt. Ich weiß, wie es damals begann. Per Maus gibt die Beats und Mic an meinen Arm. Ich weiß, wie es später mal wird. Jetzt bomb ich die Parts für euch Toys. Extra large, mein Scheiß ist und bleibt. Wortschatz, Kamerad, zieh den Schwanz ein, mein Freund, und mach dich aus dem Staub. Denn hier kommt der Chart, der dir die Luft aus deinen Lungen raubt. Wortschatz, ich weiß, wie es damals begann. Ein Junge in jungen Jahren sitzt und baut stundenlang an Beats. Denn es erfüllt ihn und füllt ihn aus. Seine Beats sind dünn und seine Lyrics fehlen auch. Doch er übt sich und schöpft seine Ideen aus. Plötzlich lernst zwei Menschen kennen und deine Freundschaft wächst auf. Seitdem sitzt er Tag und Nacht im Studio und schreibt die Raps. Jahrelange Erfahrung zeichnet sie aus bei der Qualität der Tracks. Und so machen sie heute ihr Ding. Sie nennen sich Wortschatz, S3R oder Absinth. Ich denk gern zurück, wie es damals begann. Per Maus klickt die Beats und Mike ohne Namen. Ich weiß, wie es damals begann. Wie es begann. Per Maus klickt die Beats und Mike ohne Namen, ja. Ich weiß, wie es spät wie es wird, ja. Rappen bis zum Schluss, bis jeder von uns stirbt. Ich weiß, wie es damals begann. Wie es begann. Per Maus klickt die Beats und Mike ohne Namen, ja. Ich weiß, wie es später wird. Ich erinnere mich, wie es damals begann. Wir saßen bei mir zu Hause, machten die Tracks ohne Pause. Doch dann stiegen wir auf zu hören. Wir wollten, dass die Menschen unser Tracks auch zu hören. Und so entwickeln wir unsere Fähigkeiten. Wir wollten in der Zukunft einen neuen Weg beschreiten. S3R bleibt standhaft gegen Schläge wie ein Sandsack und hält nichts von Versprechen besiegelt mit nem Handschlag. Wir machen unser Ding, so wie heute, so wie immer. Wir sitzen im dunklen Zimmer, schlagen die Raps wie ein Schwinger. W-O-R-T, S-C-H-A-T-Z steht für gute Lyrics, jeder weiß, die Beats sind fett. Ich segne den Track, ich hoffe, er hält die Qualität. Er spiegelt in meiner Vergangenheit die Realität. Ich weiß genau, wie es später mal wird. Wir rappen bis zum Schluss, bis jeder von uns stirbt. Ich weiß, wie es damals begann. Per Maus klickt die Beats und Mic ohne Namen. Ich weiß, wie es später mal wird. Rappen bis zum Schluss, bis jeder von uns stirbt. Ich weiß, wie es damals begann. Wie es per Maus klickt die Beats und Mic ohne Namen. Ich weiß, wie es später mal wird. Rappen bis zum Schluss, bis jeder von uns stirbt.